als Looping gemacht. Die Sternlein Planetarium, die drehen in der Nacht. Das Goldfischelein ist jetzt nie mehr da. Das Goldfischelein ist jetzt irgendwo. Gelebt, zwei ganze Jahre lang. Wir sind wie die zusammengebett, vom Ende bis am Anfang. Jetzt lösch mich allein, das Aquarium ist so leer. Verstecken steh nie mehr unterm Stern, sie still. Uns fällt mir schwer. Das Goldfischelein ist jetzt nie mehr da. Das Goldfischelein ist jetzt irgendwo. Im Auto bist du gefahren. Auf der Musik hast du hab ich viel erfahren, es ist nicht mehr alles ganz. Und jetzt brennst im Himmel, so goldig auf einem Sterne, wie die Farbe vom Reihenbögen, im Wind bist du geflogen. Das Goldfischelein ist jetzt nicht mehr da. Goldfischelein brennt jetzt.